بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم الله سيس على بام مسترون هاتفين الله سيجن هايل من قفيت محمد und all seine Gefährten ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad صلى الله عليه وسلم Allahs Diener und Gesandter ist. Nachdem wir im vorletzten Mal die Arkanus Salah durchgenommen haben, das heißt die Bestandteile des Gebetes oder die wesentlichen Teile des Gebetes, die Säulen des Gebetes, und danach beim letzten Mal haben wir Wajibatus Salah durchgenommen, das heißt die Pflichtteile des Gebetes, und wir haben auch erklärt, was der Unterschied ist zwischen einem Rukun und einem Wajib. Nehmen wir heute den dritten Teil der Gebete durch, und zwar As-Sunan, die Sunan-Teile des Gebetes. Und wie wir wissen, die Sunan-Teile, Sunan ist der Bruder von Sunnah, sind sehr viele, Alhamdulillah. Also im Vergleich zu den Arkanen und im Vergleich zu den Wajibat sind die Sunnah-Teile die meisten. Und da zeigt sich eigentlich am ehesten, wer sich am besten auskennt in der Art, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gebetet hat und wer nicht. Denn die Rukun-Teile und die Wajib-Teile muss ja jeder machen, sonst ist sein Gebet ja gar nicht richtig. Aber bei den Sunnah-Teilen, sie sind Akte der Vollständigkeit. Wer sie begeht, wird dafür zusätzlich belohnt, und wer sie nicht begeht, dessen Gebet ist trotzdem gültig. Und deswegen werden wir, inshallah, Sunnah-Teile jetzt erwähnen, aber kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und wir werden dann im darauf folgenden Kapitel Sifatul Salah, die Art des Gebetes, wo wir dann tatsächlich ein Gebet einmal von A bis Z durchgehen, da werden wir noch mehr Teile dann erwähnen, inshallah, Sunnah-Teile, die wir vielleicht jetzt nur ansprechen. Und zwar kann man die Sunnah-Teile des Gebets in zwei Teile teilen, und zwar diejenigen, die man ausspricht, und diejenigen, nach denen man handelt, klar. Und zwar zu den Sunnah-Teilen, die man ausspricht, dazu gehört Al-Istiftah, Dua Al-Istiftah, das heißt das Eröffnungs-Dua. Und das Eröffnungs-Dua, eins davon, das überliefert ist, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Anfang gesagt hat, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib, und so weiter und so fort. Der Hadith, der Dua geht noch ein bisschen länger. Also, oh Allah, mache zwischen meinen Sünden und mir so einen großen Abstand wie zwischen dem Osten und dem Westen. Das ist ein Dua, der überliefert worden ist. Es gibt auch noch andere, die überliefert worden sind, die man am Anfang des Gebetes sagt. Und wann sagt man Dua al-Istiftah? Gleich nach Takbirat al-Ihram. Und deswegen ist auch die erste Sunna, die wir erwähnt haben. Dann die zweite Sunna des Gebetes ist, dass man Ta'awudh macht. Ta'awudh oder Isti'adha ist das gleiche und bedeutet, dass man sagt, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Das heißt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem gesteinigten oder verfluchten Satan. Und es gibt andere Versionen, die überliefert worden sind. Ja? Und das ist eine davon. Und wir begnügen uns mit einer. Und wer mehr wissen will, der kann nachschlagen und wird mehr Versionen erfahren. Es gibt mindestens drei oder vier Versionen, die überliefert worden sind, von denen man sich eine auswählen darf. Ja, dann nach Al-Ta'awudh kommt nach manchen Gelehrten die Basmala. Das Sagen von Bismillahirrahmanirrahim. Das Sagen von Bismillahirrahmanirrahim, bevor man sagt Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ist nach manchen Gelehrten eine Sunnah. Und diese Meinungsverschiedenheit geht zurück auf was? Auf die Thematik, ist die Basmala Teil der Fatiha oder nicht Teil der Fatiha? Ja. Und die offensichtlich richtigere Ansicht ist, dass die Basmala Teil der Fatiha ist. Ja. Nur trotzdem sagt man sie leise, aufgrund des Hadithes von Anas, radiallahu anhu arda, dass er gesagt hat, ich habe hinter dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, hinter Abu Bakr, hinter Umar und Uthman gebetet, und alle haben ihre Lesung mit Alhamdulillahi Rabbil Alamin angefangen. Es gibt es aber auch eine Version, in der es heißt, dass sie die Lesung angefangen haben mit Bismillahirrahmanirrahim. Aber das Richtigere ist, dass er gesagt hat, also sie haben ihre Lesung angefangen mit Alhamdulillah Rabbil Alamin, und sagt er, sie haben weder vorher noch nachher Bismillahirrahmanirrahim gesagt. Und gemeint ist laut, ja, gemeint ist laut. Denn am Anfang der Surat al-Fatiha steht Bismillahirrahmanirrahim geschrieben. Und deswegen die Basmala muss man sagen, allerdings sagt man sie leise. Und bei den Schafi'ier sagt man sie sogar laut. Deswegen, wenn du mit einem Schafi'i betest, dann wird er sagen, der wird dann laut sagen, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Weil er der Meinung ist, dass die Basmala Teil der Fatiha ist, Und wenn er die Basmala weglässt, würde er sein Gebet für ungültig erklären, weil bei der Schafi'iyya, die ja die strengsten in Bezug auf die Fatiha bei ihnen ein Rukn ist in jedem Salah. Also egal, ob man Imam ist oder Ma'mum ist oder ob man alleine betet, wie wir schon darüber gesprochen haben. Dann als nächstes ist es eine Sunnah der Ta'min. Ta'min bedeutet das Sagen von Amin. Ta'min ist das Sagen von Amin. Und das ist eine Sunnah, und da sieht man den Wert der Sunnah, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn der Imam Wadad-Dallin sagt, dann sagt ihr Amin. Denn derjenige, der gleichzeitig mit den Engeln Amin sagt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und jetzt fragt man sich, jemand, der Sunnah-Teile weglässt, weil er sagt, muss man ja nicht machen, ist ja nur Sunnah. Ja? Brauchst du nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden vergibt? Das ist nur, wenn du sagst Amin. Okay? Was ist, wenn du die anderen Sunnah-Teile alle verrichtest? Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, wie er die Sachen vergelten wird. Ja? Aber eine Sache wissen wir mit Gewissheit: für jeden Menschen, der an Yawm al-Qiyamah glaubt, er weiß, dass die eine gute Tat kann der Grund dafür sein, dass er gerettet wird. Eine gute Tat kann Grund dafür sein, dass Allah sie vermehrt und dadurch deine Waagschale schwerer wird. Ja? Und eine Tat mit Ikhlas, Allah weiß am besten, wie er sie belohnt. Ja? 700, 10-fach mindestens. Vielleicht 700-fach und vielleicht noch ein Vielfaches davon. Dann das Lesen und natürlich das Amin, wenn man hinter dem Imam betet, auch wenn es ein extra Kapitel gibt über Salat al-Jama'a, hinter dem Imam, sagt man natürlich gleichzeitig mit dem Imam, aber man wartet kurz ab, bis er anfängt, die Amin zu sagen, damit man ihm nicht also zuvorkommt. Ja. Damit das alles auf jeden Fall gleichzeitig geschieht. Dann das Lesen nach der Fatiha. Sobald man gesagt hat, Waladdallin, ist man mit der Fatiha fertig. Und Amin ist nicht Teil der Fatiha. Also klar, deswegen manche Leute, wenn sie die Fatiha lesen außerhalb des Gebetes, vor einem Lehrer oder so, dann sagen sie Waladdallin Amin. Nee, Amin sagt man wann? Im Gebet. Amin sagt man im Gebet. Außerhalb des Gebets sagt man nicht Amin. Und und offensichtlich, weil es durch Du'a Fatiha ist ein Du'a. Klar. Man sagt es ja im Gebet und man bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Rechtleitung und so weiter und so fort. Deswegen sagt man am Ende Amin, was so viel bedeutet im Islam wie O Allah erhöre. Allahumma istajib heißt es ja. Dann, also das, aber das Lesen nach Waradallin, irgendeine Sura danach oder ein Vers danach und so weiter und so fort, ist eine Sunnah. Ist eine Sunnah. Und das heißt, wenn man liest, wird man dafür belohnt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nach der Fatiha gelesen. Und zwar in welchen Gebeten? Im Fajr-Gebet, in den beiden Raka'at des Fajr-Gebets, im Jum'a-Gebet ebenfalls in beiden Raka'at, im Eid-Gebet ebenfalls in beiden Raka'at, im Salat al-Kusuf, egal ob es das Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis-Gebet ist, hat er auch gelesen nach der Fatiha. Und in den beiden ersten Raka'at von dem Maghrib und dem Isha-Gebet. Ja, in all diesen hat er nach der Fatiha gelesen. Aber man muss nicht eine gesamte ganze Sura lesen. Der Prophet Sassam hat, ist überliefert, öfter hat er ganze Suren gelesen. Und es ist auch überliefert, dass er Teile von einer Sura gelesen hat. Zum Beispiel wissen wir, dass er in der ersten Raka'a nach der Fatiha im Sunnah-Gebet, vor dem Fajr-Gebet, hat er in der ersten Raka'a die Ayah gelesen, Qulu amanna billah, von Surat al-Baqarah, das ist ein einziger Vers. Und in der zweiten Raka'a hat er manchmal gelesen, also wenn er in der ersten das gelesen hat, in der zweiten den aus Al-Imran einen Vers gelesen, der fängt an mit Qul ya ahl al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Der Vers ist bekannt. Ja, auf der anderen Seite ist uns auch überliefert, dass er in diesem Gebet, also das zwei Rak'at vor dem Fajr-Gebet, hat er in der ersten Rak'a gelesen, Qul ya ayyuhal kafirun, eine ganze Sura. Und in der zweiten Rak'a, Qul huwallahu ahad, eine ganze Sura. Ja? Insofern ist beides erlaubt und unproblematisch. Ja? Und es gibt kein Minimum, was man lesen muss oder so etwas. Ja? Sondern was man lesen soll, soll Sinn machen, das ist wichtig. Man liest nicht einfach irgendein Vers, zum Beispiel meinetwegen إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, und dann sagt dann Allahu Akbar. Das macht gar keinen Sinn. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ heißt, wenn Allahs Sieg oder Hilfe kommt und die Eröffnung, die Befreiung, ja, das, dann, was ist damit? Das macht keinen Sinn. Lies die Sura zu Ende, das ist schon kurz. Auf jeden Fall, Klammer auf, Klammer zu, muss man, das erwähnen wir jetzt hier, inkonsequent, weil man muss natürlich aus dem Mus'haf al-Imam lesen. Man kann nicht, man muss aus dem Mus'haf lesen, den die Sahaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, gesammelt haben und darf sich nicht außerhalb der Lesung befinden. Ja. Okay, dann eine kleine Sache, bei Salatul Janaza, beim Totengebet, was da gibt es ein extra Kapitel schon darüber, aber beim Totengebet sagt man Dua al-Istiftah nicht. Und beim Totengebet kann man aber nach der Fatha auch Koran lesen, wie es authentisch überliefert worden ist. Gut, dann gehört zu den weiteren Sunnan des Gebetes, was man sagt. Wenn wir gesagt haben, Sami Allahu liman hamida, und dann sagen, Rabbana wa lakal hamd, das ist Pflicht. Ja? Wir haben gesagt, was Pflicht ist, wenn man Imam ist, was Pflicht ist, wir haben gesagt, Rabbana, wir haben gesagt, Sami Allahu liman hamida, ist Pflicht für den Imam, für denjenigen, der alleine betet. Rabbana wa lakal hamd ist Pflicht für alle. Das haben wir gesagt. Und danach gibt es noch weitere Dua. Ja, es gibt Dua, nicht auf, es gibt überliefert, weiter als das Mil as-Samawati, Umil al-Ardi, Umil al-Mashi'ta min Shay'in Ba'd und so weiter und so fort. Es gibt also noch mehr, was man alles nachlesen kann, zum Beispiel in Hisn al-Muslim. Hisn al-Muslim, Alhamdulillah, gibt es auch Deutsch übersetzt. Und da kann man auch nachlesen, welche andere Ad'iyah oder von Dua es noch gibt. Ja. Dann, was gehört noch zur Sunnah? Also zu den Sunnen-Teilen. Ja. Wenn man Subhan Rabbi al-Azim sagt, der Verbeugung, sagt man es einmal als Pflicht, haben wir gesagt, und was darüber hinausgeht, ist freiwillig, ist Sunnah. Und überliefert ist, dass der Prophet dreimal gesagt hat, regelmäßig. Allerdings, wenn man mehr sagt, darf man auch mehr. Und er hat sicherlich auch mehr als dreimal gesagt, wenn er in seinem Nachtgebet die Sujud und so länger gemacht hat, oder jetzt in diesem Fall den Ruku' Subhan Rabbi al-Azim. Ja. Dann, genauso, Subhan Rabbi al-A'la im Sujud ist ebenfalls eine Sunnah, dass man es mehr als einmal sagt. Einmal ist Wajib, Pflicht, aber zweimal, dreimal, viermal, fünfmal ist dann Sunnah und ist keine Pflicht. Dann, zwischen den beiden Niederwerfungen sagen wir im Sitzen, Rabbighfirli, oh mein Herr, vergib mir, Rabbighfirli. Und das erste Mal ist Pflicht, das zweite Mal und so weiter ist dann Sunnah, keine Pflicht. Was auch zu den Sunnah-Teilen gehört, ist, dass man, wenn man den zweiten Tashahud fertig gesprochen hat. Und wir hatten gesagt, dass die richtigere Ansicht ist, dass das Sagen von Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim und so weiter und so fort, dass dieser Salah auf die richtigere Ansicht ist, dass es eine Sunnah ist. Ja? Und nach diesem Sagen, manche gesagt haben gesagt, Fard, manche haben gesagt, Wajib, wenn das Richtige ist, dass es Sunnah ist. Und nach diesem Sagen von Allahumma salli ala Muhammad, sagt man, wie es überliefert ist, sucht man Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor vier Dingen. Und zwar erstmal Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. Ich suche Zuflucht vor dir, wo Allah, vor der Strafe der Hölle. Und min azab al-qabr, und vor der Strafe des Grabes. Und min fitnat al-mahya wal-mamat, und den Versuchungen des Lebens und Sterbens. Die Versuchung des Lebens und Sterbens. Und man sieht natürlich Messias al-Dajjal und vor der Versuchung des falschen oder des verrückten Messias. Und danach ist es auch wieder Sunna, dass man Dua macht, was man möchte. Dann, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ثُمَّ الْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. Das heißt, und danach soll man an Dua sprechen, was man möchte. Nachdem man diesen Dua gesprochen hat, oder auch wenn man nach dem Salah auf dem Propheten fertig ist, darf man auch schon Dua sprechen, was man möchte. Ja? Egal, was man sich von Allah wünscht, verlangt, soll man diesen sprechen. Ja, es ist natürlich noch viel mehr überliefert als das, was ich jetzt gesagt habe. Zum Beispiel sagte Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu arda, Abu Sa'id al-Khudri gehört einer von den sieben Sahaba, die bekannt geworden sind dafür, dass sie viele Hadithe des Propheten geliefert haben. Okay? Und er sagte, حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. Wir haben abgeschätzt, wie lange der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Mittags- und Nachmittagsgebet stand. Ja? فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ 30 آيَةٍ. Also, wir haben geschätzt, dass sein Stehen in den ersten zwei Rakaat vom Dhuhr-Gebet etwa so lang ist, wie lange man braucht, um 30 Verse zu lesen. 30 Verse nur als Maßstab sind so viel wie Surat al-Mulk. Surat al-Mulk besteht aus 30 Versen. Das sind also 2,5 Seiten aus dem bekannten Druck aus Medina. So lang ungefähr stand er im ersten Raka'a vom Dhuhr-Gebet. Ja? Und der zweiten Raka'a ebenfalls. Und der Sahabi sagt aber, er geringt eine andere Erklärung, ist die gleiche, er sagt, er blieb so lange stehen, etwa 30 Ayat, sagte etwa so lang, wie man braucht, um Surat al-Sajda zu lesen. Surat al-Sajda besteht ebenfalls besteht aus 3 Seiten. Surat al-Sajda, etwa so lang wie Surat al-Mulk, besteht aus 3 Seiten, also ein bisschen länger. Okay? Wie lange braucht man ungefähr, um diese Surat zu lesen? Wenn man normal liest, braucht man ungefähr 2 Minuten pro Seite. Das heißt 6 Minuten ungefähr, stand er in der ersten Raka'a, und im zweiten Raka'a hat gelesen, nach der Fatiha. Okay? Oder mit der Fatiha, Allahu A'lam. Und dann sagt er, وحذرنا قيامه في الآخرين أو في الأخرين على النصف من ذلك. In den zweiten weiteren Rakaat, dritten, vierten, stand er halb so lang wie in den ersten beiden. Also, was bedeutet das? Das bedeutet, dass er nach der Fatiha Koran gelesen hat. Okay? Das heißt, man darf, ist eine Sunna, dass man nach dem der dritten Raka'a und der vierten Raka'a nach der Fatiha Quran liest. Okay? Nach der Fatiha. Also stand er ungefähr da nochmal so 3 Minuten nach der Fatiha Quran gelesen. وَحَذَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ. Und die ersten 2 Raka'at des Asr-Gebetes haben wir geschätzt, dass sie so lang sind in etwa wie die letzten beiden vom Dhuhr. Diese Minutenzahl kommt von mir, klar. Ja? Also etwa 3 Minuten, ersten 2 Raka'at des Dhuhr-Gebetes. Also die ersten 2 Raka'at des Asr-Gebetes waren so lang wie die letzten beiden des Dhuhr-Gebetes. وَحَذَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. Und die letzten beiden Raka'at des Asr-Gebetes waren etwa so lang wie die Hälfte der ersten beiden Raka'at des Asr-Gebetes ebenfalls. Also ist er nochmal 1,5 Minuten ungefähr, hat er gelesen. Es gibt Leute, die stehen nicht mal 10 Sekunden nach der Fatiha. Oben, das gibt es auch. Ja. Also auf jeden Fall, dieser Hadith ist in den Sunan von Abi Dawud, rahimahullah, überliefert. Und Al-Albani, rahimahullah, sagte, der Hadith ist sahih. Ja, möge Allah uns den Erfolg verleihen, das umzusetzen. Ja. Übrigens, wenn man nicht viel Koran auswendig kann, dann kann man auch Suren wiederholen, das ist gar kein Problem. Also man kann so den Quran Allahu Ahad 50 Mal sagen. Das ist überhaupt kein Problem im Gebet. Ja. Gut. Dann haben wir einige Sunan, was die Handlungen angeht. Und zwar, erste Sunna des Gebetes ist das Heben der Hände beim Sagen vom ersten Allahu Akbar. Das Sagen von Allahu Akbar ist eine Sunnah. Also der Schuld ist für Allah. Das Sagen von Allahu Akbar ist ein Rukn. Aber das Heben der Hände beim Sagen von Allahu Akbar ist eine Sunnah. Ja? Und man hebt die Hände entweder in Höhe der Schultern, wie es bei Sahih Bukhari überliefert ist, und in Höhe der Ohren, wie es bei Sahih Muslim und bei Sahih Bukhari also überliefert worden ist. Wallahu ta'ala a'lam. Und ebenfalls ist es überliefert bei Bukhari und bei Muslim, bevor man zum Ruku' geht, also wenn man den Koran fertig gelesen hat, sagt man Allahu Akbar und geht zum Ruku' und ebenfalls, wenn man sich vom Ruku' hochhebt und sagt Sami Allahu liman hamida, dann steht man und sagt man Rabbana wa lakal hamd und hebt auch dabei die Hände, wenn man hochgeht oder beim Hochgehen. Ja. Des Weiteren ist überliefert worden, dass man, das ist auch eine Sunna, dass man beim Stehen im Gebet seine rechte Hand auf die linke Hand tut im Gebet. Ja. Also nicht, dass man die Hände einfach unten lässt. Und das, was über Imam Malik rahimahullah überliefert worden ist, und deswegen manche Malikiten ihre Hände nach unten lassen, das hat man Irsal, das ist übrigens ein falsches Verständnis von dem, was Imam Malik gesagt oder gemeint hat. Denn er wurde gefragt, nach Al-Qabd. Und dann sagte er, la ba'sa bihi fil nafli wa akrahuhu fil fard. Er wurde gefragt über Al-Qabd. Und Al-Qabd wird bezeichnet in der Sprache sowohl für das Tun der rechten Hand auf die linke Hand, nennt man Qabd, anstatt Irsal, das nennt man Irsal. Qabd nennt man das eine auf die andere. Und Qabd wird auch verwendet für das hier, dass man mit der einen Hand auf die andere Hand greift. Okay? Und anscheinend hat Imam Malik, rahimahullah, von dieser Überlieferung nichts gewusst. Und deswegen hat er gesagt, sollte man es in der Nafila-Gebet machen, Freilim-Gebet machen, ist es kein Problem, aber ich verabscheue es, dass man es im Fard-Gebet macht. Okay? Und der Beweis dafür, dass er nicht das gemeint hat, dass er nicht gemeint hat, dass man die rechte Hand auf die linke Hand tut, ist, dass er in seiner Hadith-Sammlung, er hat eine Hadith-Sammlung, heißt Al-Muwatta, ja? Und dieser Muwatta galt, bis Al-Bukhari kam, als das authentischste Buch nach dem Koran, ja? Weil es Hadithe beinhaltet, die eine goldene, man nennt sie die goldene Überlieferungskette. Manche Überlieferungsketten sind die goldenen. Man sagt, es sind die authentischsten überhaupt. Welche sind die authentischsten überhaupt, sagen manche Gelehrten. Und zwar, wenn Malik, rahimallah, überliefert über Nafi' und Nafi' über Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, und er über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Manche sagen, das ist die goldene Überlieferungskette. Also, authentischer geht's nicht. Und davon hat er einige Hadithe in seinem Muwatta. Das bedeutet, zwischen Imam Malik, rahimahullah, und zwischen dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gibt es Hadithe, die wie viele Leute zwischen ihnen haben? Genau zwei Menschen nur. Zwischen ihm und dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja. So viel zur Authentizität von Hadithen, weil manche Leute, und einer davon ist ein Sahabi, über den wir uns gar keine Sorgen machen, wenn wir einen gesunden Glauben haben. Das heißt, der Einzige, der kein Sahabi ist, ist Nafi' selbst. Der Malik kannte ihn selbst, Imam Malik, rahimahullah. Und das war's, ja. Und über Nafi' gibt es keinen Zweifel, unter den Ulama al-Jarh wa al-Ta'dil, dass er ein vertrauenswürdiger und gelehrter Mensch gewesen ist von den Tabi'in. Und nicht irgendeiner, sondern ein sehr gelehrter sogar, weil er nämlich sein Wissen gelernt hat von Abdullah ibn Umar. Und Abdullah ibn Umar hat es entweder vom Propheten oder von seinem Vater oder von anderen gelernt. Ja. Und das ist Al-Muwatta. Und in, ja, kommen wir, schließen wir den Kreis. In Al-Muwatta gibt es ein Kapitel, das heißt Babun Wad'u al-Yumna ala al-Yusra. Kapitel, das Legen der rechten Hand auf die linke Hand. Also im Gebet. Ja. Also deswegen gehen wir davon aus, dass Imam Malik nach seinen Hadithen auch gehandelt hat. Ja, das sagen wir mal. Und deswegen ist das die richtige Ansicht, sowohl im malikitischen Madhab, wenn man das folgt, was Imam Malik gesagt hat, als auch bei den anderen Gelehrten, macht dann die rechte Hand auf die linke. Und wir haben einen Hadith, wo es ausdrücklich erwähnt ist, dass man auch nicht nur die rechte linke tut, sondern auch auf die Brust tut. Ja, also in den Brustbereich macht man das. Und nicht unten, nicht drüber und so. Es gibt einen Hadith, der überliefert ist. Der Hadith ist allerdings Mawquf. Ja. Ich erinnere noch einmal dran, was heißt Mawquf? Weil das ein Fachwort ist. Man will nicht immer sagen, der Hadith ist überliefert über einen Sahabi. Ja, also das heißt, alle Hadith sind über Sahabi überliefert. Aber der Punkt ist, die Aussage stammt von einem Sahabi und nicht vom Propheten. Der Sahabi sagt etwas, und er schreibt es gar nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Das nennt man dann Hadith Mawquf. Mawquf. Ja. Und es gibt einen Hadith Mawquf, und zwar über wen? Über Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Dass er, und der Hadith ist bei Abu Dawud und vielleicht auch bei anderen, dass er seine Hände übereinander getan hat unter dem Bauchnabel. Unter dem Bauchnabel. Ja. Und das ist das, worauf sich diejenigen Menschen stützen, die das tun. Ja. Nur dieser Hadith ist nicht authentisch. Ja. Und für diejenigen, die es genau wissen wollen, in der Überlieferungskette gibt es einen Menschen, der ist Abdurrahman ibn Ishaq, und da wurde das Daif eingestuft, und deswegen ist der Grund, warum der Hadith nicht authentisch ist. Ganz einfach, ja. Und was authentisch überliefert worden ist, ist, dass man diese rechte Hand auf die linke Hand tut, und zwar auf die Brust, ala sadr, ja. Und das gehört übrigens, das Legen der rechten Hand auf die linke Hand gehört übrigens zu den Sunan al-Mursalin, zu den Sunan der Gesandten, also nicht nur von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern auch der Gesandten vor ihm. Das ist eine von den Hinweisen darauf, dass die Propheten vor uns ebenso gebetet haben, wie wir gebetet haben. Wallahu a'lam. Dann weiterhin, dass man im Gebet auf die Stelle schaut, wo man Sujud macht. Das heißt, man schaut nicht nach oben, nicht nach unten, nicht nach links, nicht nach rechts, sondern man schaut genau auf die Stelle, wo man sein Gesicht niederwerfen wird. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Bilal, radiallahu anhu, denn Bilal war der Einzige, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, als er in der Kaaba gebetet hat, also innen drin, im Gebäude, meine ich, innen drin. Und dann hat er das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben und gesagt, dass er die ganze Zeit seinen Augen Blickkontakt hatte mit der Stelle, wo er Sujud gemacht hat. Ja. Und deswegen sagen wir, das Richtige ist, dass man dorthin schaut. Und was manche Gelehrte gesagt haben, dass man im Salah zur Kaaba schaut, wenn man bei der Kaaba ist, das bedarf eines Beleges. Das bedarf eines Beleges, also, weil manche sagen, das Anschauen der Kaaba ist eine Ibadah. Ja? Dieser Hadith ist nicht authentisch. Auch das Anschauen in den Mushaf des Koran ist eine Ibadah, sagt manche. Der Hadith ist auch nicht authentisch. Okay? Das, wenn man das sagt, muss man das beweisen können. Ja? Okay. Dann ja, es sind noch so 10 Minuten bis Maghrib so ungefähr. Ne? Gut. Dann, dass man beim Ruku', wir haben zwar gesagt, was Ruku' bedeutet, Verbeugung und weiß nicht was, aber was ist die Sunna, wo macht man die Hände beim Ruku'? Ist auf die Knie. Okay? Dass man die Hände auf die Knie macht. Dann, wenn man im Sujud ist, dass man nicht die Oberschenkel an seinem Bauch kleben lässt, sondern dass sich einen Platz freilässt, ja, sich einen Platz macht. Und auch, dass man, wenn man im Ruku' ist, seinen Rücken möglichst gerade macht. Ja? Ja. Also es gibt noch mehr als das, aber was auch zu den Sunnan gehört, das haben wir jetzt nicht unter den Sunnan der Aussagen besprochen, zwar, dass man im Isha-Gebet und im Maghrib-Gebet und im Fajr-Gebet und im Kusuf-Gebet, im Khusuf-Gebet und in den beiden Eid-Gebeten und im Jum'a-Gebet, ja, in den ersten beiden Raka'at und auch im Tarawih-Gebet, ja, im Nachtgebet, dass man in den ersten zweiten Raka'at Koran laut liest. Dass man Koran laut liest. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in diesen Gebeten laut gelesen. Also wenn man aus Versehen leise liest, es ist hat man keinen Wajib unterlassen, sondern man hat eine Sunna unterlassen. Ja. Gut, dann gibt es noch eine weitere Sache, und zwar, wenn man zum Sujud runtergeht, geht man dann zuerst mit den Händen runter oder mit den Knien runter? Beide Ansichten gibt es unter den Gelehrten. Die Mehrheit der Gelehrten, den Hanafiten, den Schafi'iyya und eine Überlieferung bei Imam Ahmad, rahimahullah, die sagen, man geht zuerst mit den Knien runter. Und auch von den späteren Gelehrten, Sheikh Islam ibn Taymiyyah und Sheikh Islam ibn Qayyim, möge Allah ihm zufrieden sein, und auch von anderen noch heutigen Gelehrten, Sheikh ibn Baz, Sheikh al-Uthaymin, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, alle sagen, dass es man erst mit den Knien runtergehen soll, und sie stützen sich auf den Hadith von Wa'il ibn Hujr, radiallahu anhu arda, indem er gesagt hat, dass man, wenn man zum, er hat gesagt, niemand von euch soll so runtergehen, wie ein Kamel runtergeht, und er soll zuerst mit seinen Knien runtergehen und dann mit seinen Händen. Das ist der Hadith von Wa'il ibn Hujr, radiallahu anhu. Der Hadith ist bei Abu Dawud und bei anderen. Aber dieser Hadith, die Überlieferung dieses Hadiths ist nicht sahih und auch nicht hasan, sondern darin ist eine Schwachstelle, worauf der Hadith als schwach eingestuft worden ist. Und es gibt im Gegenzug dazu einen Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu arda, in dem er gesagt hat, La yabruku ahadukum kama yabruku al-ba'ir, wal yuqaddim yadayhi ala rukbatayh. Er sagte, niemand von euch soll sich so runterbegeben wie ein Kamel, sondern er soll zuerst mit seinen Händen runtergehen und dann mit seinen Knien runtergehen. Und dieser Hadith ist sahih. Und das ist, was Sheikh Al-Albani gesagt hat. Andere Gelehrte haben es genau andersherum gesehen, aber vom hadithischen Standpunkt scheint das doch die stärkste Ansicht zu sein. Aber das hindert die meisten Gelehrten der Fuqaha nicht daran, trotzdem mit ihren Händen und Knien zuerst runterzugehen, weil sie gesagt haben, dass der Hadith von Abu Huraira praktisch verdreht ist. Ja, aber es gibt es auch im Hadith. Also, es gibt ein Hadith bei Sahih Muslim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also diejenigen beschreibt, die im Schatten Allahs sein werden, ja, er sagt, dann heißt es, und jemand, der so insgeheim gespendet hat, dass nicht einmal seine rechte Hand davon wusste, was seine linke Hand gespendet hat. Normalerweise, mit welcher Hand spendet man? Mit der rechten. Okay? Und so ist es auch in den anderen Überlieferungen. Und dieser Hadith ist bei Imam Muslim in seinem Sahih-Werk verdreht. Verdreht, ja. Weil es muss heißen, jemand, der so insgeheim spendet, dass man das nicht mal seine linke Hand davon erfahren hat, was seine rechte Hand gespendet hat. So heißt die richtige Überlieferung. Ja? Und das gibt es also. Und das Sahih-Hadithen, dass der, das dort was vertauscht worden ist. Das kann es geben, ja. Und Imam Al-Qayyim, Rahimahullah und andere sind offensichtlich der Ansicht, dass dies der Fall ist beim Hadith von Abu Huraira. Und deswegen sagen sie, gibt es keinen Widerspruch zu den Hadithen, sondern der eine Hadith ist was sahih, aber er ist vertauscht. Ja. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und da gibt es auch noch weitere Beweise natürlich von denjenigen, die gesagt haben, dass wir mit den Händen zuerst runtergehen, sie sagen, sprachlich gesehen befinden sich die Knie des Kamels, also das ist arabischsprachig, ja, die Knie des Kamels befinden sich in seinen Vorderbeinen. Und der geht mit was geht er zuerst runter? Mit seinem Vorderteil. Das Kamel geht mit seinem Vorderteil runter. Und deswegen geht er praktisch mit seinen Knien zuerst runter. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man soll nicht mit seinen Knien zuerst runtergehen, sondern erst mit seinen Händen, damit man sich unterscheidet von diesem Tier, ja. Und ja, mehr dazu inshallah nach dem Salah. Inshallah. Barakallahu fiik. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Machen wir weiter, wo wir vorhin stehen geblieben sind. Aber zunächst einmal erinnern wir uns gegenseitig einmal daran, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, dass wenn sich eine Gruppe von Menschen trifft, um Allahs zu gedenken, dann gibt es gibt Engel, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, die genau solche Sitzungen aufsuchen, die dann ihre weiteren Gleichgesinnten rufen, die ebenfalls solche Sitzungen suchen und sagen, kommt zu dem, was ihr gesucht habt, also wir haben etwas gefunden, wonach ihr sucht, und dann versammeln sie sich übereinander gestapelt, bis zum untersten Himmel hochgestapelt, aus also Zufriedenheit mit dem, was diese Menschen dort machen. Und zwar, sie gedenken Allahs. Und Allah subhanahu wa ta'ala, am Ende des, der Hadith ist ein bisschen länger als das, aber am Ende solchen Sitzungen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er sagt zu den Engeln, ich mache euch zu Zeugen, dass ich ihnen ihren Sünden vergeben habe. Und auch wenn jemand also sich dazu setzt, obwohl er eigentlich gar nicht gekommen ist deswegen, aber setzt sich dazu, um davon zu profitieren, Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, wird sie in diese Barmherzigkeit einschließen. Und das ist Grund genug, alhamdulillah, dass man an Sitzungen teilnimmt, an denen der Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam verteilt wird. Und wir machen dort weiter, wo wir stehen geblieben sind, und fügen noch ein paar Sachen hinzu, weil die Thematik übrigens, liebe Geschwister, wer sie nachlesen möchte, sage ich gleich, wo er sie nachlesen kann. Weiter detailliert. Es gibt auch Gelehrte der arabischen Sprache, die das Gegenteil gesagt haben und die gesagt haben, dass dass das Knie von einem Vierfüßler unter ihnen, die Kamele, sich in seinen hinteren Beinen befindet, nicht in den vorderen Beinen. Das führt auch zu einem weiteren Grund der Meinungsverschiedenheit. Und diese Ansicht war Ibn Qayyim rahimallah selbst und andere Sprachwissenschaftler. Und was auch zur Meinungsverschiedenheit beigetragen hat, dass Abdullah ibn Umar radiallahu anhu über ihn ist, überliefert durch einen sahih Isnad, dass er ebenfalls mit seinen Händen zuerst runtergegangen ist. Und da hat es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben. Und was auch ein Argument ist für diejenigen, die zuerst mit den Knien runtergehen, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, niemand von euch soll so runtergehen, wie ein Kamel hinuntergeht. Und wir wissen, liebe Geschwister, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er wollte, hätte er gesagt, dass er, also achtet man auf die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, niemand von euch soll so runtergehen, wie ein Kamel runtergeht. Er hat nicht gesagt, niemand von euch soll auf dem Körperteil runtergehen, auf dem ein Kamel runtergeht. Wenn er gesagt hätte, auf einem Körperteil runtergehen, dann wäre die Sache erledigt gewesen, weil die meisten Sprachwissenschaftler sagen, dass die Knie sich in den Vorderfüßen befindet. Aber er sagt, er soll nicht runtergehen, wie ein Kamel runtergeht. Und wenn wir ein Kamel sehen, wissen wir ganz genau, mit welchem Teil geht er zuerst runter. Mit dem vorderen oder dem hinteren Teil? Eindeutig mit dem vorderen Teil. Ja? Und das heißt, wenn du runtergehst mit deinen Händen zuerst, stehst du genau da wie ein Kamel. Ja? Wenn du mit deinen Füßen, mit den Händen zuerst runter gehst, stehst du genau da wie ein Kamel und dann gehst du mit deinem Knie runter. Das ist genau das, was das Kamel macht. Wallahu ta'ala a'lam. Und wer von der einen Ansicht überzeugt ist, handelt nach der einen, wer von der anderen überzeugt ist, handelt nach der anderen. Und es gibt auch eine Aussage, die ich gehört habe von Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, im Hadith gelehrten von Medina. Er hat in heutiger Zeit, er hat gesagt, was auch gemeint sein kann, ist, dass es um den Ton geht, den ein Kamel verursacht. Denn wenn ein Kamel abrupt runtergeht, verursacht es einen Ton. Und der Prophet hat uns daran gehindert, dass wir uns einen wie ein Kamel. Und wir sollen langsam hinuntergehen und nicht solche Geräusche von uns lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Eine weitere Sunna des Gebetes bei manchen Gelehrten ist Jalsat al-Istiraha. Jalsat al-Istiraha ist, damit meint man, ein kurzes Sitzen, bevor man zur zweiten oder vierten Raka'a aufsteht. Das heißt, nachdem man bei der zweiten Sajida war, bevor man zur zweiten oder vierten Raka'a aufsteht, bleibt man kurz sitzen. Wer hat uns das überliefert? Und zwar ein Sahabi namens Malik ibn al-Huwairith, radiallahu anhu. Er ist derjenige gewesen, der uns das überliefert hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß, bevor er aufgestanden ist, hat sich kurz hingesetzt. In diesem Sitzen gibt es keinen Dhikr. In diesem Sitzen gibt es keinen Dhikr. Und je kürzer man es macht, desto näher ist es der Sunnah. Aber der Grund, warum viele Gelehrte gesagt haben, dass man das nicht immer macht und dann nur macht, wenn man es braucht, also wenn man alt geworden ist, ist der Grund, der offensichtliche Grund, dass eben Malik ibn Huwairith radiallahu anhu, wann ist er Muslim geworden? Und zwar, er ist Muslim geworden im 9. Jahr nach der Hijra. Man nennt es Aam al-Wufud, wo die ganzen verschiedenen Leute aus der arabischen Halbinsel zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, sich über den Islam zu informieren und dann Islam angenommen haben. In diesem Jahr kam Malik ibn Huwairith ebenfalls und er ist derjenige, der uns dieses Salat des Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß, bevor er aufgestanden ist. Und das weist worauf hin, wenn wir sehen, dass alle anderen Hadithe, außer von Malik ibn Huwairith, alle anderen erwähnen diese Sitzung überhaupt nicht. Ja. Das bedeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es erst gemacht hat, offensichtlich gegen Ende seines Lebens, nachdem er schon älter geworden ist und dem er an Leib zugenommen hat, wie er selbst gesagt hat. Er hat gesagt, holt mich nicht ein, denn ich bin beleibter geworden, sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn man älter wird, wird man beleibter. Erst dann hat er sich hingesetzt, bevor er aufgestanden ist. Deswegen ist die richtige Ansicht, wallahu a'lam, dass man sich nur setzt, wenn man das braucht, wenn man diese Ruhephase braucht. Deswegen heißt es ja auch Jalsat al-Istiraha, das Ausruhungssitzen heißt das Wort wörtlich auf Arabisch. Und Malik ibn Huwairith, sallallahu anhu, in diesem Hadith, er ist genau derjenige, der uns auch überliefert hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er aufgestanden ist vom Sitzen, sich gestützt hat auf den Boden. Ja? Und das passt auch wunderbar dazu, dass er alt geworden ist, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Ansonsten, wenn man sitzt und aufsteht, stützt man sich auf seinen Knien. Ja? Wie es in dem umstrittenen Hadith Mu'ay ibn Hujr überliefert ist. Ja? Und wenn man diese Ausruhungssitzung macht, in dem Alter, glaubt mir, da wird keiner von euch noch mit den gestützt auf den Knien aufstehen können, ohne dass er umfliegt. Okay? Deswegen stützt man sich dann auf den Händen. Und egal, ob man sich auf den Oberfläche auf den Händen stützt oder auf den Fäusten stützt oder auf den drei Fingern stützt, Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen stützt, all diese drei Versionen sind richtig. Also wenn man aufstehen will vom Sitzen zum Qiyam, zum losen Qiyam. Ja. Dieser Hadith ist bei Abu Dawud al-Nasa'i und bei Tirmidhi. Und der Albani sagte, der Hadith ist sahih. Also der Hadith von Malik ibn Huwairith, radiallahu anhu, wa arda. Dann gibt es eine weitere Sunna des Gebetes. Und zwar gibt es, wenn wir sitzen im Salah, sitzen wir auf bestimmte Art und Weise. Wir sitzen nicht, wie wir wollen. Sondern wenn wir zum Beispiel sitzen, gibt es eine Art des Sitzens, nennt man Iftirash. Ja. Und diese Art zu sitzen, Iftirash, bedeutet, dass du auf deinem linken Bein sitzt, ja, auf deinem linken Bein sitzt und dein rechtes Bein aufrecht stellst, sodass die Fußzehen Richtung Kaaba zeigen, Richtung Qibla zeigen. Ja. Das rechte stellst, machst du senkrecht. Stellst du senkrecht auf, sodass die Fußzehen Richtung Qibla. Das ist ein Iftirash. Und dieses Iftirash ist eine Sunna, wann? Zum Beispiel zwischen den Sajdas, zwischen den Sajdas sitzt man so, ist eine Sunna. Oder auch im ersten Tashahud, wenn man sitzt. Oder sagen wir mal, man sitzt so immer bis auf folgende Situationen, und zwar wenn man in der letzten Raka'a von einem Fard-Gebet ist, das mehr als zwei Raka'at hat. Also, wenn du im Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha-Gebet sitzt, in der letzten Raka'a, im letzten Tashahud, da sitzt du nicht auf die Art, sondern sitzt du, was man nennt, At-Tawarruk. Und über Tawarruk unterhalten wir uns am nächsten Mal, weil da gibt es drei verschiedene Versionen, mindestens die überliefert worden sind, werden wir dann inshallah ausführlich erläutern. Was wir aber an dieser Stelle erwähnen möchten, ist, dass zwischen den beiden Sitzen, zwischen den beiden Sajdas, zwischen den beiden Niederwerfungen, dort gibt es noch eine andere Art zu sitzen, nennt man Al-Iqa'a. Al-Iqa'a bedeutet, dass du beide Füße senkrecht machst und auf den Fuß, auf den Fersen sitzt. Dass du beide Füße senkrecht machst und auf den Fersen sitzt. Und Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagte, hiya Sunnah, das ist die Sunnah, dass man also so sitzt. Ja? Und der Hadith ist bei Abu Dawud und bei anderen überliefert. Und dann noch eine Sunna, auf die wir hinweisen wollen. Und beim nächsten Mal machen wir dann einige Punkte ausführlicher als andere. Und zwar, wenn man Dua macht, vor dem Assalamu alaikum, vor dem Taslim, dann kann man ja Dua sprechen von dem, was man möchte. Egal, Gutes kann man von Allah subhanahu wa ta'ala verlangen. Und wenn jemand kein Arabisch spricht, natürlich am besten, man hält sich an das, was der Prophet gesagt hat. Ja, das heißt, man sagt den Dua, den er gesprochen hat. Denn das Schöne an den Duas vom Prophet ist ja, dass es alles umfasst. Ja, wenn du sagst, oh Allah, gib mir in diesseits Gutes und im Jenseits Gutes und schütze mich vor der Pein des Höllenfeuers, das war's. Das, da hast du schon alles gewonnen, was du brauchst. Ja? Aber manche Leute wollen zum Beispiel, oh Allah, gib mir dieses Auto oder gib mir diese Ehefrau und so weiter, oder Frau zur Ehefrau. Sowas, ja. Das darf man, und weil man darf Allah so einem alles Gutes bitten. Und wenn man das nicht auf Arabisch sagen kann, als Nicht-Araber, sagt man es in seiner eigenen Sprache. Das ist unproblematisch. Okay? Sagt man das in seiner eigenen Sprache. Und es gibt noch andere Sunnah, liebe Geschwister, dass man also auch eine Sutra macht und noch weiteres. Das werden wir inshallah vielleicht noch beim nächsten Mal erwähnen. Inshallah. Ja. Vielleicht noch zu Al-Iqa'a. Al-Iqa'a gibt es zwei Formen von Iqa'a. Das eine ist Al-Iqa'a Sunni, das andere ist das verbotene Iqa'a. Das Iqa'a Sunni, das ist das, was ich gesagt habe. Indem man auf den beiden Fersen sitzt. Und warum sage ich das? Weil ihr werdet Hadithe lesen, wo steht Iqa'a ist erlaubt. Und ihr werdet Hadithe lesen, wo Iqa'a steht, ist verboten. Ja? Und sogar im gleichen Buch. Ja? Und der Grund ist, es sind zwei verschiedene Formen von Iqa'a. Der Iqa'a, den ich erwähnt habe, ist ein Sunna, wie Ibn Abbas gesagt hat, ja. Und der Iqa'a, der andere, ist, dass du mit deinen Pobacken auf dem Boden sitzt und deine Füße in die Höhe machst und so sitzen würdest im Gebet. Ja. Manche haben vielleicht auch andere Formen erwähnt, aber diese Form natürlich, also ist eine Form, die nicht erlaubt ist. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Und was ich gesagt habe, für die Männer gilt auch für die Frauen. Also das Gebet der Männer und der Frauen ist gleich. Ja, das Gebet der Männer und der Frauen ist gleich. Aber das habe ich letztes Mal schon gesagt. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.